der Morgen zählt. Heute ist der Tag, den keiner mehr streitet. Heute ist der Tag, ich nehme ihn an. Heute, nicht gestern, heute, nicht morgen. Heute ist mein Tag. Heute, nicht gestern, heute, nicht morgen. Heute ist mein Tag. Heute noch böse, wer morgen erst Frieden macht, lebt heute noch im Krieg. Wer morgen erst satt macht, kann heute nicht im Recht sein. Wer morgen erst anfängt, zählt heute nicht. Heute ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Heute ist der Tag, der morgen zählt. Heute ist der Tag, den keiner mehr streicht.